mit Axel Flemming am Mikrofon. Wahlumfragen haben meistens einen Nachteil, denn die Vorgabe, wen würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Wahl wäre, stimmt meistens nicht. Aber in Mecklenburg-Vorpommern ist das jetzt anders. Diesen Sonntag, also in 2 Tagen, wählen die Bürgerinnen und Bürger einen neuen Landtag, bestimmen also, wer sie künftig als Abgeordnete oder Abgeordneter im Schweriner Schloss vertreten soll. Indirekt entscheiden sie auch, das am letzten Ferientag, darüber, wie die künftige Regierung aussieht. Zurzeit, seit 2006, regiert die SPD mit der CDU das Land. Seit Herbst 2008 ist Erwin Sellering Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern. Umfragen sehen die SPD vor der CDU, die wird aber möglicherweise noch von der AfD überholt. Zwischendurch wurden die Rechtspopulisten schon einmal sogar auf Platz 1 gehandelt. Das große Zittern vor der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern, das ist das Thema dieser Diskussion in dieser knappen Stunde. Darüber diskutiere ich mit meinen Gästen, nämlich Jan Gorkow, besser bekannt als Monchi, Sänger der Punkband Feine Sahne Fischfilet. Welchen Namen soll ich für diese Sendung wählen? Ich habe gerade Kaffee im Mund, Entschuldigung, Monchi. Monchi. Monchi. Alles klar. Gruß nach Greifswald. Professor Dr. Moin. Hans Vorländer, Politikwissenschaftler, Direktor des von ihm gegründeten Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung an der TU Dresden, aus Dresden zugeschaltet. Und Ingo Schlüter, stellvertretender Vorsitzender des DGB Nord in Schwerin, sowie last but not least Silke Hasselmann, meine Kollegin, unsere Korrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern. Ihnen allen und natürlich auch den Hörerinnen und Hörern einen guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Moin. Es könnte ja erfreulich werden. Nach 2 Legislaturperioden, also nach 10 Jahren, fliegt die rechtsextremistische NPD, über deren Verbot derzeit das Bundesverfassungsgericht entscheidet, aus dem Parlament, aus dem letzten Landesparlament. Aber die Freude darüber trübt sich für viele, denn die AfD, die selbsternannte Alternative für Deutschland, könnte nicht nur ein 2-stelliges Wahlergebnis erzielen. Nach einigen Umfragen könnte sie sogar stärkste Partei werden, damit nach den üblichen Gepflogenheiten zum Beispiel den Landtagspräsidenten stellen. Silke Hasselmann, Sie beobachten für uns das Land seit 2015, also nicht erst nur diesen Wahlkampf. Wie hat sich die AfD in Mecklenburg-Vorpommern in dieser Zeit entwickelt? Also hier macht die AfD vor allem seit 2014 von sich reden. Da fanden die Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern statt. Und die Alternative für Deutschland hat es geschafft, in alle Kreistage zu kommen, auch in Stadtverordnetenversammlungen, zum Beispiel von Schwerin, Landeshauptstadt. Und seitdem haben sie eben 22 Kommunalpolitiker, die schon im Rahmen ihrer Möglichkeiten versuchen, aktiv zu werden. Und natürlich hat die AfD vor allem Oberwasser bekommen, seit vor ziemlich genau einem Jahr die Grenzen mehr oder weniger geöffnet wurden, über 1 Million Flüchtlinge und andere Migranten nach Deutschland gekommen sind, weitgehend unkontrolliert. Das ist ein Fakt. Das ist aber das, was Sie auch immer wieder in Ihrem Wahlkampf hier in Mecklenburg-Vorpommern herausstellen. Und die Unzufriedenheit, das Unverständnis vieler Leute, auch hier im Land, obwohl gar nicht vergleichsweise so wahnsinnig viele Asylbewerber und Flüchtlinge hierher gekommen sind oder hierher gewiesen wurden, ist doch schon greifbar bei den Leuten. Und genau an der Stelle konnte die AfD ansetzen. Das hat sie nach meinem Dafürhalten auch recht erfolgreich getan. Dieses Thema zieht sich weiter bis jetzt in den September hinein. Obwohl die Balkanroute ja nun schon seit fast einem halben Jahr geschlossen ist und der akute Druck durch immer neue Flüchtlinge schlagartig abgeebbt war. Und sie wird eine große Rolle spielen. Das hört man von allem, egal in welchem Landesteil man sich aufhält, ob nun in Westmecklenburg oder in Ostvorpommern. Und sie schickt sich an, so mindestens an die 20 Landesabgeordnete zu stellen. Professor Vorländer, ich habe die AfD als rechtspopulistisch bezeichnet. Das entspricht so meinen Beobachtungen. Schließen Sie sich dieser Etikettierung an? Ja, das ist, glaube ich, richtig. Sie ist rechtspopulistisch, was natürlich nicht ausschließt, dass sie auch zum Teil eine Sammlungsbewegung für ehemalige NPD-Mitglieder ist oder für Rechtsextreme und zum Teil auch rechtsextremistische Menschen. Das ist ja auch zu bemerken, dort, wo die NPD verloren hat und die AfD gewonnen hat. Das war in Sachsen übrigens ja schon 2014 so. bei der Landtagswahl, wo die AfD ja doch sehr erfolgreich war. Und da ist auch die NPD an Wiedereinzug gescheitert. Hier gibt es Austauschbewegungen zwischen einem sehr rechten, rechtsextremistischen Lager und der AfD. Aber die AfD hat eben auch ganz unterschiedliche Flügel. Sie hat, sagen wir mal, eher bürgerlich moderatere Flügel. Sie hatte ursprünglich auch mal einen wirtschaftsliberalen Flügel. Und sie hat dann eben durch die Flüchtlingskrise, die sogenannte Flüchtlingskrise, hat sie natürlich ihre Chance gewittert und kann jetzt eben auch im rechtsextremeren Bereich wildern. Jan Gorkow oder Monchi, Sie haben eine Tour durch Mecklenburg-Vorpommern gemacht, da, wo es so richtig wehtut, also in kleine Dörfer, mit einem Titel, den wahrscheinlich nur Punks wählen können, noch nicht komplett im Arsch, heißt die Aktion. Was ist die Idee? Wohin sind Sie gegangen? Die Idee ist, genau in die Dörfer, in die Kleinstädte zu gehen, wo es nicht normal ist, dass dort ständig kulturelle Veranstaltungen stattfinden, dorthin zu gehen, Leute zu supporten, die dort was machen, wo sonst nicht viel passiert. Ja, und das haben wir jetzt die letzten Wochen getan. Wir waren von Beutzenburg bis nach Anklam in vielen Städten, in vielen Dörfern. Und unser Hauptanliegen war halt, nicht irgendwelche Leute umzustimmen oder so, sondern die coolen Leute, die es in jedem kleinen Dorf, in jeder Provinz gibt, zu supporten. Und das war so unser Grundgedanke. Ingo Schlüter, die Gewerkschaft hat ihre eigene Position immer. Sie ist auf Seiten der Demokratie, sie ist keiner Partei verpflichtet. Aber bei einigen, da sagen sie sehr eindeutig, nicht mit uns. Und damit meinen sie nicht nur die NPD. Für sie steht auch die AfD in Mecklenburg-Vorpommern außerhalb des demokratischen Spektrums. Warum? Ja, also Sie haben ja in der Anmoderation gesagt, dass es vielleicht erfreulich wäre, wenn die NPD am Wahlsonntag rausfliegen würde aus dem Landtag. Das würde ich ganz genau so sehen und unterschreiben. Und mit den Rechtspopulisten der AfD sind wir ganz sicher, wird Mecklenburg-Vorpommern auch keinen Staat machen können. Das wird dem Land auf gar keinen Fall gut tun. Wir sind in der Position wirklich klar. Wir wollen nicht, dass diese Rechtspopulisten Einfluss auf die Landespolitik, auf das Landesparlament bekommen. Wir erwarten und wir erwarten auch von den demokratischen Fraktionen, die dann drin sind, dass sie da auch einen strikten inhaltlichen, aber auch in der Sache und in der Form dann Abgrenzungskurs fahren. Warum sind wir dieser Meinung? Wir erleben, dass die AfD gestern Abend gerade hier in Schwerin bei ihrem Abschluss, der war ja nun dürftig genug, ihrem Abschluss des Wahlkampfs, dann zwar immer versuchen, Kreide zu fressen, aber an vielen Stellen in ihrem tatsächlichen Handeln und in ihren Papieren sich dann doch als Demokratiefeinde zu erkennen geben. Sagen Sie mal ein Beispiel. Ja, wenn ich zum Beispiel erlebe, wie die bei ihrem Wahlparteitag mit der Presse umgegangen sind, mit Andrea Röpke zum Beispiel, die da völlig unwürdig aus dem Saal zu führen und so. Und auch ansonsten sind sie ja in ihren Positionen, also wenn man das positiv formulieren will, aggressiv rückständig. Und deswegen sind die für uns auf keinen Fall irgendwie empfehlenswert. Und für Sie aber auch die Konsequenz, dass Sie sogar die Kommunikation verweigern. Sie sprechen nicht mit denen? Nein, so weit gehen wir nicht. Wir sagen nur, wir lassen uns von denen nicht einladen und wir laden sie selbst zu unseren Veranstaltungen nicht ein, weil wir eins ganz klar sehen müssen, das ist eine Geschichte, die ist zwischen AfD und NPD für mich völlig gleich. Diese Leute versuchen sich immer zu enttabuisieren und das wäre für sie einfach ein Ritterschlag, wenn sie auf ihrer Homepage mit Bildern und dem DGB-Logo da irgendwie prunken könnten. Wenn wir jetzt allerdings im Straßengeschäft, wir haben zum Beispiel jetzt eine Wahltour gemacht, fit zur Wahl, waren wir 3 Wochen durch kleine Städte in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs, haben mit den Leuten gesprochen auf der Straße, hatten so ein kleines Fitnessstudio aufgebaut, so eine Muckibude und das war so der Anlass, einfach mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und wenn wir dann auf Sympathisanten der AfD, die es ja durchaus gab, getroffen sind, dann haben wir mit denen natürlich die inhaltliche Diskussion geführt und dann haben wir ihnen dann zum Beispiel auch gesagt, warum die vorn und hinten aus Arbeitnehmersicht jedenfalls nicht wählbar sind, weil sie einfach nicht Arbeitnehmerinteressen vertreten. Und das haben wir dann mit ihnen diskutiert. Und wir würden auch bei Veranstaltungen Dritter, wo wir sie auf sie stoßen, würden wir mit ihnen diskutieren. Und wenn sie jetzt in den Landtag kommen, das ist ja sehr wahrscheinlich, dann werden wir uns natürlich auch im parlamentarischen Geschäft mit ihnen auseinandersetzen. Das wird in der Ausschussarbeit zum Beispiel einfach eine Notwendigkeit sein. Und da haben wir dann auch keine Scheu. Hans Wollender, Sie beobachten in Dresden ja durchaus auch eine Bewegung, die einen Zacken schärfer ist als die AfD, die Pegida. Gibt es ein Rezept, gibt es eine Empfehlung aus Ihrer Sicht, dass Sie sagen, verweigern, ignorieren ist die richtige Taktik? Ja, das hängt davon ab. Also so wird hier im Sächsischen Landtag gegenüber der AfD ja im Wesentlichen operiert. Man verweigert es nicht direkt, aber die anderen Parteien sind sich darüber einig, dass man sie doch weitestgehend ignoriert. Soweit das geht. Manchmal gibt es ja Anfragen, die beantwortet werden müssen. Und im Landtag gibt es Debatten. Auch gestern hat es wieder eine gegeben. Da müssen die anderen Parteien dann Stellung beziehen. Ich glaube, die inhaltliche Auseinandersetzung, das ist das, was Herr Schlüter auch sagte, ist ganz entscheidend. Man darf denen nicht die Punkte überlassen, ob es sich um Sozialfragen, um Fragen geht der Arbeitsgestaltung oder der Lohnentwicklung oder der Wohnungspolitik. Was man aber, glaube ich, nicht so tun sollte, und das ist auch eine Erfahrung, die man in Sachsen gewonnen hat, auch mit Pegida, man darf nicht die Menschen, die eine solche Partei nutzen, um ihr Protest gegen alles Mögliche auszudrücken, von vornherein als Nichtdemokraten bezeichnen. Es gehört einfach zur Auseinandersetzung dazu, dass manchmal eben auch in diesem Fall von eher rechter Seite harte Kritik geäußert wird, manchmal auch aggressiv. Und solange es nicht eben Hetze und Hass ist, muss man sich damit auseinandersetzen. Und wenn man sagt, die AfD ist per se nicht demokratisch, ist das auch quasi ein Unwerturteil über solche, die am kommenden Sonntag die AfD wählen. Da muss man sehr genau unterscheiden. Dann macht man die AfD nämlich zum Außenseiter. Und das ist genau das, was sie suchen. Sie wollen sich ja gerade von den Etablierten, die darüber entscheiden, wer dazugehört und nicht, abgrenzen. Und aus diesem Außenseiter- und Opferstatus heraus gewinnen sie dann ein ganz bestimmtes Momentum, eine Dynamik. Und manche, die sich eben auch im tagtäglichen Leben, aus welchen Gründen auch immer, weil es sozial oder von der Arbeit her nicht klappt oder weil die Umbrüche in ihrer unmittelbaren Umgebung so groß sind, ebenfalls auch als abgehängt empfinden, die identifizieren sich dann erst recht mit dieser Partei. Insofern eine differenzierende Strategie ist meines Erachtens die beste. Hart kritisieren, welche Positionen AfD-Parteivertreter, Funktionäre oder Kandidaten vertreten, aber eben auch vermeiden, von vornherein Unwerturteile auszusprechen. Wir wollen nicht nur über diese Partei reden, aber ein Ereignis gibt es doch schon. Ich empfinde das fast so ein bisschen als Gespensterdiskussion, nämlich die Diskussion über eine mögliche Zusammenarbeit oder eine Abgrenzung von der AfD zur NPD. Silke Hasselmann, wie haben Sie das beobachtet? Also es ist hier wahrscheinlich eine Gespensterdebatte, deswegen, weil die NPD es zwar bei den letzten beiden Landtagswahlen geschafft hat, ins Schweriner Schloss einzuziehen. Jetzt beim dritten Mal sieht es aber wohl doch ziemlich mau aus. Man muss vorsichtig sein natürlich. Die Umfragewerte sehen Sie jetzt seit einiger Zeit schon bei 3, gar 2%. Und selbst wenn man vorher sagte, naja, da waren immer 4% vorher gesagt, dann haben Sie es doch geschafft. Die werden wahrscheinlich absichtlich unterschätzt. Das könnte diesmal für die NPD aus deren Sicht wirklich schief gehen. Und dann stellt sich natürlich die Frage einer parlamentarischen Zusammenarbeit, Kooperation, Duldung, wie auch immer, tatsächlich nicht, auch nicht für die AfD. Da würde ich Ihnen aber wirklich widersprechen. Also Sie haben das steht hinter dem Begriff Geisterdebatte. Das wollte ich nur noch mal erklären. Es ist nicht wirklich eine Geisterdebatte. Sie haben in der Einführung selbst gesagt, wie die parlamentarische Vertretung der AfD aufgestellt ist auf der kommunalen Ebene. Und da erleben wir ja wirklich, dass die AfD-Leute null Probleme damit haben, auch NPD-Anträge mit durchzustimmen. Und das ist ja auch parlamentarische Praxis. Es geht ja hier nicht nur um den Landtag. Man muss es auch auf dem langen Ende betrachten. Und ich glaube, die Berührungsängste zwischen AfD und NPD sind wechselseitig sehr, sehr gering. Auch wenn der Gauland sich gestern hier in Schwerin hingestellt hat und nochmal irgendwie dafür sich das Profil geschärft hat. Ich will nur mal. Das ist richtig. Ich will nur kurz den Gedanken noch zu Ende führen. Ich wollte einfach für die Hörer auch nochmal klar machen, wie die NPD hier überhaupt im Moment auf der Landtagsebene, auf der Landesebene dasteht und sich dieser Begriff Geisterdebatte unter anderem darauf bezieht. Denn die Frage ist ja, kämen Sie ins Parlament? Die AfD ist so gut wie sicher drin. Was passiert dann? Die AfD hat hier in Mecklenburg-Vorpommern die maßgeblichen Vertreter jedenfalls, also Spitzenkandidat Leif Erik Holm, gefragt danach, immer wieder gesagt, wir arbeiten nicht mit der NPD zusammen. Es wird keine Kooperation geben. Wir grenzen uns ab von den Rechtsextremen. Wir sind nicht rechtsextrem, die sind es sehr wohl. Ich habe mit etlichen Kommunalpolitikern gesprochen, die Erfahrungen gesammelt haben in ihren Kreistagen mit der Nachbarschaft der NPD. Die sagen mir schon auch, nee, also das, was sie da zu hören bekommen, die Reden gleiten immer ins Völkische ab. Das ist unglaublich. Die machen da nicht mit. Es gibt einige wenige Anträge hier und da in Kreistagen, die in der Tat von AfD-Abgeordneten auch zugestimmt waren. Und das ist der Kern dessen, was seit gestern so diskutiert wird. Wenn ein Antrag eingebracht wird, der, ohne dass man wüsste, woher er kommt, man schaut drauf und sagt, der ist völlig vernünftig im Sinne unserer Bürger, stimmen wir zu oder nicht? Oder gucken wir genau hin, wer ist der Absender? Und im Zweifel stimmen wir dann dagegen. Das ist ja in allen Parlamenten gang und gäbe. Da muss es noch nicht mal die NPD sein. Das machen Opposition und Regierungsparteien und Fraktionen andauernd so, dass sie dann nicht mitstimmen. Ein Einwurf aus Greifswald, Monchi. Ja. Ich würde gerne einmal sagen, ich denke, es gibt halt auch noch viele andere Ebenen außer diesen Parlamentarismus. Ja, es gibt nämlich die Straße. Und ob die NPD, das nämlich, wenn sie angefangen haben, gesagt haben, es wäre erfreulich, wenn die NPD raus ist, es ist ein krasses Gefühl für mich, aber ich kann gar nicht bestimmen, was ich nachher besser oder schlechter finde. Gut ist, wenn die NPD rausfliegt, dass sie nicht mehr so viel Geld bekommt. Aber das, was die letzten 10 Jahre hier passiert ist, die haben sich einfach eine Parallelwelt aufgebaut. Ja, das ist nicht weg dadurch, denn wenn die NPD auf einmal raus ist, sondern ich habe eher die Angst, wenn die rausfliegen, dann geht der Terror auf den Straßen noch viel mehr los. Ja, wenn wir in den Dörfern, in den kleinen Städten unterwegs waren, es gab in Burg Stargard auf uns einen Buttersäureanschlag. In Greifswald haben sie ein Auto abgefackelt von jemand von uns. In Dermin haben sie einen Besucher versucht, mit einem Auto anzufahren, etc. pp. Was ich nur sagen will, ist, ich glaube, man darf sich auf keinen Fall darauf verlassen oder dann das auf einmal so feiern, sondern die haben sich hier alles geschaffen, vom Tinghaus in Anklam, eine nationale Volksbücherei, etc. Die sind einfach da fest verankert, ob die dann nachher drinnen sitzen oder nicht. Das ist relativ irrelevant. Für mich wird es so sein, dass die AfD das zu 80-90% politisch durchsetzen wird auf parlamentarischer Ebene, was die NPD immer machen wollte, beziehungsweise das halt ins Parlament bringen. Und die Nazis suchen sich halt dann irgendwelche anderen Wege. Ja, vielleicht wird die NPD verboten, das ist doch alles irrelevant. Ingo Schlüter vom, ja, sind also vom Überzeugungstäter. Ingo Schlüter vom DGB. 10 Jahre NPD im Parlament. Wie haben Sie das beobachtet? Provokation und Abzocken von Staatsknete oder doch langsam so eine Transformierung und vielleicht eine Art Ankunft in der parlamentarischen Demokratie? Nee, ich würde gerne noch mal die Geisterdebatte zu Ende bringen. Also ich glaube nicht, dass es eine Geisterdebatte ist, was die Zusammenarbeit von AfD und NPD betrifft. Sie müssen ja auch sehen, die NPD hat in diesem Jahr sehr, sehr früh für sich erklärt, dass sie keine Direktkandidaten aufstellen wird in den Wahlkreisen. Dann ist ein bisschen Sparring gemacht worden, ob das sozusagen jetzt ein Agreement zwischen AfD und NPD war, haben dann beide natürlich bestritten. Aber Peter Reit, der stellvertretende NPD-Vorsitzende hier, der hat dann ganz klar gesagt, naja, bei der AfD gibt es ja auch durchaus vernünftige Leute und so. Also ob das für die NPD am Ende eine kluge Strategie war, sich da mit der AfD so ein bisschen anzubiedern, das werden wir sehen am Sonntagabend. Aber dass das eine Geisterdebatte ist, das würde ich nicht unterschreiben. Ich sehe es eher so wie Monchi. Das sind Leute, die denselben Hass in sich tragen und die jetzt vielleicht in der Tonlage sich ein bisschen unterscheiden. Aber ansonsten haben die null Berührungsängste miteinander. Das machen sie auf der kommunalen Ebene und das werden sie vermutlich. Also Herr Schlüter, jetzt muss ich mal doch sagen, ich meine, ich habe natürlich jetzt auch langsam so ein bisschen Befürchtung, dass ich als der große AfD-Verteidiger dastehe oder so. Ich muss mal Folgendes sagen. Einige der AfD-Kommunalvertreter haben, das glaube ich schon, nicht das Geringste mit Nazis zu tun. Die haben in den Kreistagen nichts mit den Leuten zu tun. Die stimmen auch nicht mit Anträgen, selbst wenn es um eine Straßenumgehung geht. Das machen die dann auch nicht. Es gibt einige, ja, Die kommen mit dem, was NPD-Vertreter gelegentlich fordern oder beantragen, sehr viel besser klar und sagen, ich finde es richtig inhaltlich, warum soll ich dann dagegen stimmen? Ich bin im Sinne meiner Wähler, bin ich der Sache verpflichtet, das, was ich für vernünftig halte, und dann mache ich es eben. Darüber kann man wirklich trefflich streiten und auch zu Recht. Da würde ich jedem Recht geben, ob das so okay ist. Aber was nicht okay ist, ist sozusagen die AfD-Mitglieder, in dem Fall Parlamentarier, und dann, Herr Vollern hat es gesagt, im Grunde auch diejenigen, die sie wählen wollen und wählen werden, mehr oder weniger allesamt wirklich in diese Nazi-Ecke zu stellen. Und das tun sie im Grunde genommen jetzt gerade auch wieder doch mit diesen sehr holzschnittartigen Beschreibungen und Zuschreibungen. Das ist einfach nicht in Ordnung. Fest, sie können jetzt nicht einen für alle nehmen. Und das würden sie sich umgekehrt sicherlich ja auch so nicht gefallen lassen. Und ich erlebe schon bei den Reisen durchs Land, dass viele Leute auch von diesem Umgang mit der AfD, ich meine, wie lange reden wir schon über Umgang mit Pegida, MVGida, AfD, da sind die total genervt von, die Leute, und sagen, das kann nicht sein, diese Dauerdämonisierung, das ist es jetzt auch nicht, und es kann eigentlich auch nicht im Sinne eines wirklichen Demokratieverständnisses, das ja viele Diskutanten immer wieder, auch Sie vom DGB, hervorheben, Demokratie, ja, dann bitte doch Demokratie für alle so lange respektieren und auch einfordern, wie es im Zweifel auch unbequem ist. Es sei denn, es handelt sich wirklich um verfassungsfeindliche Organisationen oder verfassungswidrige, kann ich bei der AfD nicht erkennen. Man wird ihnen immerzu undemokratisches Verhalten vorwerfen, habe ich noch nicht gehört, ein Beispiel von ihnen, warum das so sei. Und deswegen empfinde ich, so war etwas, was man hier in Mecklenburg-Vorpommern häufiger im Wahlkampf erlebt hat, auch von anderen Organisationen, IHK Schwerin beispielsweise, Asta Greifswald etc., die ganz explizit Spitzenvertreter der AfD nicht zu ihren Debatten einladen. Warum? Warum entziehen sie oder haben sie dem Publikum nicht zugetraut, sich selbst ein Urteil zu bilden, allen anderen Diskutanten im Grunde auch die Chance genommen, sich inhaltlich mit denen auseinanderzusetzen? Etwas, was ja ansonsten ständig gefordert wird. Na gut, also mir ging es vorhin wirklich darum, darzustellen, dass aus meiner Sicht weder die AfD mit der NPD noch die NPD mit der AfD große Berührungsängste hat. Das haben wir zum Beispiel auch im letzten Winter erlebt, als es dann diese Versuche gab, Pegida-Demonstrationen hier zu machen. Da sind die ganz wunderbar miteinander da spazieren gegangen. Und wenn Sie jetzt danach fragen, wo ist denn nun die originäre Demokratiefeindlichkeit der AfD, da gibt es nun etliche Punkte zu benennen. Ich hatte schon mal angedeutet vorhin das Thema, wie gehen Sie mit Pressefreiheit um, also Artikel 5 Grundgesetz, die Frage von Antidiskriminierungsgeschichten, die Frage, wie Sie mit Asyl umgehen, die Frage, wie Sie mit Religionsfreiheit umgehen. Das sind Dinge, die aus meiner Sicht alle antidemokratisch sind, und deswegen können wir jetzt nicht die AfD, und ich rede jetzt im Moment von der Partei der AfD, nicht von ihren Wählern. Ich glaube, dass das Wahlergebnis am Sonntagabend in großen Teilen auch mit einer Emotionalisierung des politischen Diskurses, dafür steht Seehofer, zu tun hat. Aber wenn wir jetzt über die Partei selber reden, dann würde ich denen jedenfalls aus meiner Sicht nicht den Persilschein einer Just Another demokratischen Partei, auch nicht hier in Mecklenburg-Vorpommern geben. Herr Vollender, helfen Sie uns auf die Sprünge. Sie haben wahrscheinlich die Lügenpresse, Rufe der Pegida-Leute durchaus noch im Ohr. Ist das bei der AfD so eine Partei, die sich nach rechts bewusst nicht abgrenzt? In Brandenburg gibt es die Formulierung, die sind nach rechts nicht ganz dicht. Ja, natürlich. Aus der Sicht der AfD ist das ja auch rational nachzuvollziehen, weil sie ihre Stimmengewinne maximieren wollen. Und sie gehen von links bis rechts und versuchen, den gesamten Bereich des Protestes abzuschöpfen. Und wir wissen ja auch, dass bei den Wahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt oder früher schon in Sachsen und andernorts die Stimmen aus allen politischen Lagern kommen. Auch die Linke verliert an die AfD. Die SPD verliert an die AfD, und die SPD ist in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt ja doch dramatisch eingebrochen, so wie es in Sachsen schon seit langem ist, und die 10%. Das muss man einfach so sehen. Das heißt, hier haben große Veränderungen stattgefunden und hier sind eben nicht nur die Migrations- oder Flüchtlingsprobleme entscheidend, sondern wir haben eigentlich vorher schon ein Bündel an Unzufriedenheit und an Problemen, die anscheinend auch von den etablierten Parteien, nennen wir sie so, nur unzureichend aufgegriffen worden sind. Und dann ist es eben problematisch zu sagen, dass Wähler, die jetzt, aus welchen Gründen auch immer, es ist Protest, es ist Unzufriedenheit, es ist auch Kritik an der Flüchtlingspolitik, dass die undemokratisch wären, wenn sie jetzt die AfD wählen. Also da müssen wir aufpassen in dieser Ausgrenzungsstrategie. Das ist, wie ich vorhin gesagt habe, notwendig, wenn im Parlament oder in den Kreistagen verfassungsfeindliche oder widrige Äußerungen oder Verhaltensweisen vorhanden sind, dann muss man das klar benennen. Aber wenn man immer so voll und ganz auf die AfD als nicht-demokratische Partei draufhaut, dann führt das nur zur Solidarisierung derjenigen, die sich ohnehin im politischen System nicht mehr repräsentiert sehen, mit dieser AfD. Und da muss man aufpassen. Und es ist noch nicht gut gegangen. Also auch in Baden-Württemberg oder Sachsen-Anhalt hat diese Strategie nicht verfangen. Und das muss man, glaube ich, sehr deutlich sehen. Und deshalb ist immer die differenzierende Argumentation, glaube ich, notwendig. Und ich denke, eins müssen eben auch die etablierten Parteien viel deutlicher machen. Es hilft nicht nur eben auf die AfD draufzuhauen, sondern es müssen die Probleme angesprochen werden, die Bürger anscheinend viel vordringlicher thematisiert sehen wollen. Ich will nur einmal sagen, Sie hören den Wortwechsel im Deutschlandradio Kultur. Thema: das große Zittern vor der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern. Es diskutieren Jan Gorkow, Monchi genannt, Sänger der Punkband Feine Sahne Fischfilet, Professor Dr. Hans Vorländer, Politikwissenschaftler an der TU Dresden, Ingo Schlüter, stellvertretender Vorsitzender des DGB Nord, und Silke Hasselmann, Korrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern für das Deutschlandradio. In einer Umfrage, da waren die Flüchtlingsthematik und die Zuwanderung das meistgenannte Thema für die Wahlentscheidung. Und danach folgen dann soziale Gerechtigkeit, Arbeitslosigkeit, Wirtschaft und Familie. Und entsprechend lauten auch die Wahlversprechen vielleicht. Sie reichen von mehr Tariftreue bei Löhnen, Ost-West-Rentenanpassung und mehr Geld für Kinderbetreuung sowie benachteiligte Regionen bis hin zu mehr zusätzlichen Polizisten, mehr Landärzten, weniger Bürokratie oder mehr Ökolandbau. Aber Frau Hasselmann, ich habe so den Eindruck, wenn ich durchs Land gefahren bin, was ich in den letzten Tagen häufig gemacht habe, in Mecklenburg-Vorpommern, man will die Urlaubsstimmung so recht nicht trüben. Die Satirepartei, die Partei hat mal formuliert, Inhalte überwinden. Da findet ein relativ inhaltsloser Wahlkampf statt. Ja, das tut das. Überrascht mich insofern nicht, als dass das, glaube ich, schon ein Phänomen ist, das man seit einigen Jahren beobachten kann. Nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, ja auch auf der Bundesebene, in anderen Ländern wahrscheinlich ähnlich. Dieses Jahr ist es so, ich darf mal kurz zusammenfassen, also die CDU beispielsweise plakatiert ganz viel mit Heimat in guten Händen. Die SPD schreibt Kurs halten, die Linke sagt, wie wir heute wählen, werden wir morgen leben. Die AfD gegen die Parteien für unser Land, NPD für Volk und Heimat. Die Grüne, naja, mit einigen Botschaften wie Tier, Haltung, Umweltschutz und so weiter. Aber da passiert ansonsten auf den Plakaten nicht viel. Und man kann auch nicht sagen, jedenfalls ist mein Eindruck, dass wenn zu Wahlveranstaltungen aufgerufen wird, ob nun auf Märkten unter freiem Himmel oder in Hotelräumen, dass dann die Massen strömen. Nebenbei gesagt, auch nicht, wenn es die AfD tut. Nee, also inhaltsleer oder arm ist er schon. Urlaubsstimmung ist nun mal. Aber das alles überwiegende Thema oder weit überwiegende Thema ist tatsächlich der Umgang mit der Flüchtlings- und Migrationspolitik. Das kommt natürlich aus Berlin ganz im Wesentlichen. Und natürlich sind auch hier die Landespolitiker, jedenfalls die, die im Moment regieren und die auch in der Opposition sind im Landtag, die sind natürlich schon sehr aufgewühlt und sagen, Menschenskind, werden wir im Zweifel für das abgestraft, was eigentlich Berlin zu verantworten hat. Das kann man ganz, ganz klar so sagen. Und wer immer sich mit diesem Thema beschäftigt oder auch mit dem Thema, wie rechtsstaatlich geht der eigene Staat eigentlich mit sich selbst um? Stichwort Grenzschutz, und halten wir uns selbst an die Gesetze, die es ja nun mal gibt? Das ist ganz schwierig, merke ich immer wieder in den Diskussionen, dass die sogenannten Etablierten, wenn die darauf Antworten geben sollen, haben sie oft keine Antworten. Und das macht es so schwierig, sich in dem Fall sozusagen der AfD dann auch die Show zu stehlen. Das ist das überwiegende Thema. Es gibt aber noch eins wenigstens, was die Leute im Grunde im Alltag dann doch viel häufiger umtreibt, jedenfalls fast überall im Land. Das ist beispielsweise dieser riesige Ausbau der Windkraftenergie. Ne? Man fährt hier durchs Land, es gibt kaum eine Stelle, an der man irgendwie noch einen freien Horizont sieht. Deswegen hat sich auch eine entsprechende Partei gebildet, die einzige bundesweite Anti-Windkraftpartei. Das ist schon etwas, was Leute viel umtreibt, wenn sie jedenfalls in der Nähe dieser Riesenanlagen leben und sagen, damit muss jetzt erstmal Schluss sein mit diesem Wahnsinnsausbau. Aber das kommt im Wahlkampf nicht wirklich durch und nicht wirklich rüber. Es ist nichts, wo man überregional auch Notiz von nehmen würde. Ich würde gerne darauf genau was sagen. Ich würde sagen, ich war die letzten Wochen auch die ganze Zeit unterwegs von Bolzenburg bis nach Anklam, von West nach Ost. Und das, was ich hier wahrnehme, ist, und nicht erst seit diesen Wahlen, sondern seit mehreren Jahren, dass die ganzen offiziellen Parteien halt einfach so ländliche Regionen, Kleinstädte, Dörfer völlig vernachlässigen. Ja? Dass diese Orte werden völlig vernachlässigt. Alleine sieht man es vielleicht so ein bisschen an den Plakaten, da wo ich herkomme, ja, in der Region aus dem Landkreis Termin, den gibt es ja nicht mal mehr, hängt alles nur voll mit NPD-AfD-Plakaten. Da hängen nicht mal mehr ein paar Alibi-Plakate der Sozen, ja, sozusagen Wahlkampfstände, so haben mir meine Eltern die DDR erklärt. Da gehen 10 Leute hin und beklatschen sich selbst, dann wird danach gesagt, das ist erfolgreich. Ja. Das Problem ist ja auch ganz einfach, wenn ich mit vielen Menschen hier rede, hier gibt es ja keine Partei, auch wir als Band, dann werden wir immer gefragt, wen wählt ihr denn? Ja, okay, wir gehen wählen, aber wir verlassen uns hier auf keine Wahlen, wir verlassen uns hier auf keine Partei. Das wirkt nur für mich wie Besitzstandsverwaltung. Ja, die Leute, scheiße, dann habe ich vielleicht meinen Abgeordnetenplatz nicht mehr. Das ist eine völlige Entpolitisierung, die hier stattfindet. Eine Partei, ich meine, ich bin Lokalpatriot, ja, aber ich finde es nicht schlimm, wenn jemand sagt, aus Liebe zu MV. Aber das als Hauptwahlkampfslogan einer linken Partei, ja, die Großplakate der Linken, völlige, meines Erachtens, eine Volksverdummung, einfach nur noch erbärmlich. Bloß nicht irgendwie einen Streit suchen, nicht konfrontativ irgendwie hingehen. Da wird lieber auf dem Volksfest über den Pflaumkuchen gelabert, als dass man mal wirklich mal streitet. Ja? Und das kriegen die Leute natürlich mit. Und das ist für mich das Krasse, was hier in Mecklenburg-Vorpommern passiert. Ja? Ich gehe wählen, aber ich wähle hier nur noch das geringste Übel. Ja? Hier gibt es keine Partei, die man irgendwie abfeiern kann oder cool finden kann. Und so geht es, glaube ich, sehr, sehr vielen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Professor Vorländer, gibt das eine Beobachtung, dass nicht nur die Parteienbindung der Leute abgenommen hat, da war der Osten sicherlich Vorreiter für überhaupt ganz Deutschland, sondern gibt das einen Rückzug der Zivilgesellschaft aus bestimmten Teilen, dass Parteien, dass so eine Art gesellschaftliches Leben gar nicht mehr stattfindet und da irgendwelche Leute in dieses Vakuum vorstoßen können? Ja, ich glaube, das haben Sie vollkommen richtig so beschrieben. Erstens lassen die Parteibindungen nach. Und zweitens, was vielleicht noch viel entscheidender ist, die sozialen Institutionen, Gewerkschaften, Kirchen, Verbände, Initiativen verlieren an Bedeutung. Und sie verlieren deshalb an Bedeutung, weil die Menschen nicht mehr hingehen. Und das ist in Ostdeutschland natürlich aufgrund der DDR-Entwicklung viel dramatischer als in Westdeutschland. Aber da merken wir das auch. Und soziale Institutionen bis hin zu Clubs oder Jugendorganisationen sind ganz wichtig, um Menschen zu binden, um auch Protest aufzunehmen und diesen Protest irgendwie produktiv zu wenden. Und das haben Menschen nicht mehr. Ich kenne die Gegend um Anklam auch und ich finde das auch vollkommen deprimierend, wie es dort aussieht. Und es ist ja nicht von ungefähr, dass Leute auch hier aus Sachsen, die das gelernt haben, in der sächsischen Schweiz, nämlich NPD-Leute, die sich ja zuerst festgesetzt hatten, dann nachher dieses Modell dorthin gebracht haben. Und Pasteurs und andere wussten das ganz genau. Sie besetzen leere Räume. Das sind ist ganz gefährlich und ihnen gelingt es, den Menschen dort, vor allen Dingen den jungen Leuten, den jungen Männern, so etwas wie Bindung zu geben. Da sorgt sich jemand und das nutzen sie aus. Und das sind einfach nicht nur mittlerweile Subkulturen, da haben sich einfach rechte Kulturen herausgebildet. Und das liegt darin, dass die anderen, auch etablierten Parteien und auch andere Gruppierungen und soziale Institutionen das nicht rechtzeitig erkannt haben. Die Frage ist immer, ob man das alles wieder abwickeln könnte, das weiß ich nicht, aber ich finde das faszinierend und bewundernswert, wie Munshi da genau hineingeht. Und das darf aber eben nicht nur eine Sache von einer Band sein, sondern da müssen wirklich demokratische, soziale Initiativen auf Dauer und nachhaltig diese Räume besetzen. Sonst sind die Räume verloren und damit auch die Menschen für die demokratischen Parteien. Ich will gerne reingehen jetzt. Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Wir waren hier in den letzten Wochen unterwegs. Ja, es gibt überall coole Leute. Das ist nicht irgendwelche rangekarten Parteikader oder irgendwas, sondern es gibt einfach überall hier coole Leute. Ja, ich war in einem Dorf, 65-Leute-Dorf in Gessin, in dem Dorfkrug. Da waren nachher mehr Leute, als da überhaupt leben, ja, aus der ganzen Region. Wir waren in Anklam, klar, mit Materia, das Ding sozusagen, innerhalb von einem Tag 2000 Leute. Sagen wir mal 25%, 30% aus Anklam etc. Da standen Leute von mir, die haben gesagt, mega geil, die haben geheult, die haben gesagt, Mann, was Cooles hier, ja. Das, sozusagen, ich würde es gerne mal umdrehen und einfach sagen, das, was hier auch passiert, ist ja auch, dass ganz oft einfach Leuten, die ein bisschen was reißen wollen, Steine in den Weg gelegt werden, ja. Zum Beispiel die Demokratiebahnhof-Leute in Anklam, die das da machen. Die werden versucht, auch ganz oft da irgendwie herausgedrängt zu werden oder die kriegen Steine in den Weg. So eine Leute, Zivilgesellschaft, die es hier noch gibt, ja, Zivilgesellschaft, die sich ja zurückzieht, die muss es ja auch erstmal geben, ja, die gibt es hier teilweise gar nicht mehr. Die Leute muss man unterstützen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Man kann nicht einfach sagen, immer, das ist alles so scheiße, das ist so schlimm, sondern hier gibt es coole Leute. Aber diese Leute werden alleine gelassen und den Leuten wird Stein in den Weg gelegt von der offiziellen Politik. Ingo Schlüter vom DGB Nord, Sie sind angesprochen worden oder die Gewerkschaften. Vernachlässigen Sie einen Teil der gesellschaftlichen Arbeit, weil Sie die Leute vielleicht gar nicht mehr erreichen? Vielleicht auch in einem Land, in dem die Arbeitslosigkeit einfach wesentlich höher ist als der Bundesdurchschnitt und das schon seit Jahrzehnten? Nein, auf keinen Fall. Also wir müssen mal mit unserem Lamento hier ein bisschen aufpassen. Ich würde Munshi jetzt wirklich zustimmen in der Beschreibung dessen, was es so an Plakatierung in den ländlichen Gebieten bei uns gibt und wie das dann so läuft. Ich würde mal die Frage stellen, wann und wo eigentlich Wahlplakate mal wirklich politisch spezifisch über Inhalte aufklären und wo nicht die Parteien immer wieder versucht hätten, für ihre Klientel irgendwas zu emotionalisieren. Und Herr Professor Vorländer, Sie haben vorhin in so einem Nebensatz gesagt, ja, die Parteien, die haben die richtigen Themen einfach viel zu ungenügend aufgenommen und so. Ich kann Ihnen nur sagen, als politischer Akteur hier in Mecklenburg-Vorpommern, in Norddeutschland, auch in Hamburg und Schleswig-Holstein, das kann ich so überhaupt nicht unterschreiben. Nehmen Sie jetzt mal die zentrale Herausforderung, vor der hier Mecklenburg-Vorpommern wirklich steht, jenseits dieser ganzen aufgeregten emotionalen Debatte mit Flüchtlingen und AfD. Wir haben eine demografische Entwicklung hier, die bedeutet nochmal bis 2030, dass wir nochmal etwa 260.000 Erwerbspersonen verlieren werden. Das heißt also, ein Viertel der Leute, die heute noch an Bord sind, werden 2030 nicht mehr an Bord sein. Jetzt sind wir mit den Arbeitgebern, mit der Landesregierung und mit den Gewerkschaften seit mehreren Jahren intensiv dabei, die Frage der Fachkräftezukunft gemeinsam zu gestalten. Wir haben hier ein Fachkräftebündnis, das besteht aus 107 Einzelmaßnahmen, von der Wiege bis zur Bahre, von der frühkindlichen Erziehung bis zur Gesunderhaltung von Langzeitarbeitslosen. Haben wir also ein großes, kohärentes System und wir kümmern uns wirklich darum, wie wir die Fachkräftesituation reißen können. Wir haben seit Jahren eine scharfe Auseinandersetzung mit den Arbeitgebern und sagen denen immer, hört mal zu, die 90er Jahre sind wirklich vorbei, dass ihr hier irgendwie euer Manchester-Kapitalismus gerade auch in den kleinen und Mittelunternehmen durchzieht und Tarifverträge für euch keine Rolle spielen können, sollen, das kann nicht mehr so weitergehen. Ihr schießt euch selbst in den Fuß, ihr werdet keine Leute mehr kriegen auf Dauer. Und wir sehen das ja heute in Teilen des Handwerks oder bei den Lehrstellen, zum Beispiel im Gastronomiebereich, eine schiere Katastrophe. Selbst verursacht, habe ich auch kein Mitleid mit. So, und dass wir jetzt als Gewerkschaften dann irgendwie die Themen nicht auf der Uhr haben, das ist, und dass wir nicht mit unseren Kolleginnen und und Kollegen einen vernünftigen Diskurs haben und unsere Themen machen, das würde ich auch wirklich mal zurückweisen. Wir haben seit Jahren eine Tarifarbeit hier in Mecklenburg-Vorpommern auch, wo wir bei jeder einzelnen Auseinandersetzung, gerade auch in den kleinen Unternehmen, beim Häuserkampf, beim sogenannten, sehr genau mit den Kolleginnen und Kollegen vorher sprechen, was kann das Unternehmen ab, was wollt ihr, wie wollen wir das gemeinsam gestalten, welche Schritte sind notwendig und wann kommt es meinetwegen in letzter Konsequenz dann auch zu Arbeitskampfmaßnahmen. Und insofern muss man immer aufpassen, dass man sagt, ja, die Etablierten, und dann gehört mit einmal die Gewerkschaftsbewegung auch mal zu den Etablierten, die kümmern sich nicht um die tatsächlichen Themen. Ich finde vielmehr, dass Rechtspopulisten hier mit einem Monothema die Leute emotional hochputschen. Und wenn man sich das AfD-Programm anguckt, tut mir leid, dann will ich nochmal darauf zurückkommen, dann gucken wir uns nochmal an, welche Landesspezifik gibt es in diesem Programm. Ich würde mal sagen, 3/4 von dem, was da drin steht, sind reine bundespolitische Fragestellungen. Und bei den Dingen, wo sie jetzt auf das Land abheben, bleibt die Frage der Finanzierung oder der Umsetzung dieser Ansätze, wenn man die jetzt mal ernst nehmen will. Es gibt ja auch durchaus Themen, die sind dann meinetwegen bei uns abgeschrieben. Dann ist da auch nur Käsekuchen. Und insofern finde ich, sollte man nicht... Die Finanzierung hat auch keine andere Partei in ihrem Wahlprogramm nebenbei gesagt. Na, das kann man so nicht sagen. Wir haben ja nun wirklich intensive Diskussionen über den Landeshaushalt oder meinetwegen wir bei dem Thema gute Arbeit, tarifliche Entlohnung beim Einsatz der europäischen Mittel oder der Wirtschaftsförderung. Da gibt es schon einen sehr interessanten und nicht interessanten, einen sehr intensiven Diskurs zwischen der Politik und denjenigen, die dann die Betroffenen dieser Politik sind. Und deswegen finde ich, wissen Sie, Herr Vorländer, das war vorhin so mein Punkt, wir können nicht einfach so by the way nochmal sagen, ja, ja, das wird alles ungenügend aufgenommen. Nein, wir machen uns sehr wohl Gedanken, die Enquete-Kommission Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern macht dezidierte Aussagen, mit denen wir wirklich in der Umsetzung noch Jahre zu tun haben werden. Und deswegen darf man der AfD auch nicht indirekt Recht geben damit, dass man sagt, die Politik ist abgehoben und kriegt gar nicht mehr gebacken, was die einfachen Leute wollen und brauchen. Das ist aus meiner Sicht ein falscher Befund. Bleibt eine Frage, die ich jetzt vertiefen möchte. Warum zeigt sich gerade in einem Land, das so stark vom Fremdenverkehr lebt, eine fremdenfeindliche Stimmung? Professor Vorländer, können Sie das erläutern, dieses Phänomen Angst vor Zuwanderung ohne eigentlich Ausländer im Land oder Ausländer wie im Sinne in Berlin oder im Ruhrgebiet so viele Leute zu haben? Ja, darüber gibt es verschiedene Theorien. Wir haben es ja auch hier in Sachsen gehabt. Pegida ist hier in Sachsen, Ostsachsen, Dresden entstanden und hat gegen Muslime und die Islamisierung Front gemacht, obwohl wir gar keine haben, keine Muslime. Das ist schwierig zu erklären. Das sind Projektionen. Das heißt, man braucht immer in Situationen, wo man sich unwohl fühlt, einen Sündenbock. Und der Fremde, der Unbekannte, ist die ideale Verkörperung, um sich dagegen abzugrenzen und sich selbst auch wieder etwas aufzuwerten. Das gehört immer dazu. Und das ist gerade eben im rechtspopulistischen oder rechtsextremen Bereich eine ganz beliebte Figur, dass man sich gegen die anderen abgrenzt, um sich selbst eben etwas besser darstellen zu können. Das ist so ein Mechanismus der Selbstvergewisserung. Und dazu braucht es faktisch den fremden Unbekannten, den Muslim oder die Muslima braucht man gar nicht, die muss man gar nicht sehen, sondern es ist schlicht und einfach eine sozialpsychologische Projektion. Sie erleichtert sozusagen das Geschäft und ist eine einfache Antwort auf komplexe Sachverhalte. Und Sie, Herr Schlüter, haben natürlich richtig, bestreitet das ja gar nicht, dass Sie sinnvolle Arbeit machen. Nur das wird sozusagen nicht richtig angenommen oder es kommt nicht richtig an und es ist ja auch viel zu kompliziert, dieser ganze sozialstrukturelle Wandel, der Umbruch, die Demografie, die Veränderung. Und da blicken die Menschen zum Teil nicht mehr durch und dann suchen sie die einfachen Antworten. Und wenn es dann eben so ein Thema gibt, der Flüchtling kommt und kriegt all das, was du nicht kriegst und er hat eine Wohnung, die ist vielleicht besser, weil das Haus neuer ist als das, was du hast, und er wird umhergefahren und ich selbst habe überhaupt gar keinen öffentlichen Personen- und Nahverkehr mehr. Ich sage nicht, dass es in Mecklenburg-Vorpommern so ist, das kann ich nicht beurteilen. Was sind solche Argumentationen, wie man sie hier auch in Sachsen, in Ostsachsen findet. Dann ist das eine Vereinfachung eines sehr komplexen Zusammenhangs und die einfachen Antworten werden gerne von Populisten gegeben und das ist das Erfolgsrezept der AfD. Die muss überhaupt gar kein detailliertes Programm über Mecklenburg-Vorpommern schreiben. Sie macht es eben auf diese ganz einfache demagogische Art und Weise und kann dadurch die Leute einsammeln und ihnen vorspiegeln, dass es einfache Lösungen gibt, die ja, aber es aber in der Sache nicht gibt. Aber wissen Sie, dann ist es auch unsere Aufgabe, jedenfalls sehen wir das als Gewerkschaften so, den Leuten, unseren Kolleginnen und Kollegen sagen, pass mal auf, es geht hier nicht um die Balkanroute am 4. September, also übermorgen. Es geht auch nicht um die Merkel hier am 4. September, sondern jetzt geht es um wirklich echte landespolitische Aufgaben. Exakt. Und dann beschreiben wir auch sehr genau, was wir aus gewerkschaftlicher Sicht sehen. Und dann will ich noch was Zweites dazu sagen. Ich wohne in einem kleinen Dorf nordwestlich von Schwerin. Nicht mal mehr 100 Einwohner. Der Bus fährt zweimal die Woche. Und dann kriegten wir dann auch im November letzten Jahres 14 Syrer. So, und die kamen eben nicht in die besseren Wohnungen, sondern die kamen dann mit 4 Mann oder mit 5 Mann auf so eine kleine 60 Quadratmeter sogenannte Altneubaubude. In jedem DDR-Dorf gibt es ja so einen aus den 60er oder 70er Jahren stammenden kleinen Neubaublock, heißt das heute noch. Irgendwie LPG-Wohnungen waren das und sowas. Und da sitzen die dann so. Und wenn ich dann haben wir versucht, Kontakt aufgenommen. Und wir haben auch versucht, für die Menschen bei uns im Dorf einfach den Kontakt mit herzustellen. Und das ist schon so, wie Sie allgemein beschreiben, da mit den Sündenböcken und so. Aber es kommt ein zweites Ding dazu. Man merkt einfach, dass wir es hier, bin ja selbst Mecklenburger, ich kann also das so sagen, dass wir es hier einfach sehr, sehr wenig gewohnt sind, mit Leuten von außerhalb überhaupt in Kontakt zu kommen. Und das sind dann auch manchmal die reinen Sprachprobleme. Dann finde ich lieber den Syrer scheiße, ehe ich dann mich nackig mache und sage, ich bin nicht mal in der Lage, 3 Sätze Englisch mit denen zu reden oder so. Also es gibt manchmal wirklich sehr handfeste Dinge, die dann dazu führen. Das alles kann man aber heilen. Wir haben das in Teilen dann auch geheilt. Wir haben dann Feste zusammen organisiert und haben dann Spiele uns vorher genau überlegt, die ohne Sprache auskam. Man kann da Dinge machen, aber das Ergebnis von dem Ganzen, muss ich auch sagen, leider, von den 14 ist niemand mehr bei uns. In der vorletzten Woche sind die letzten 2 abgedampft, weil einfach kein Internetanschluss da war und wie gesagt, der Bus fährt 2-mal in der Woche. Und deswegen muss man auch sagen, auch an dieser Stelle führt die AfD eine Geisterdebatte und sie generiert sich zwar als Opfer an vielen Stellen, so nach dem Motto, wir sind die Stimme derjenigen, die sonst nicht zu Wort kommen, aber für mich ist die AfD an vielen Stellen überhaupt nicht das Opfer, sondern der Aggressor. Sie machen nämlich eine ganz zynische Propaganda zulasten der Allerschwächsten hier, nämlich der Leute, die hier zu uns geflüchtet sind. Und das darf man ihnen nicht direkt, aber auch nicht indirekt durchgehen lassen. Vollkommen Herr Fleming, darf ich noch einen ganz kurzen Halbsatz dazu sagen? Gerne. Also, wann immer ich AfD-Auftritte gesehen habe, es waren einige, haben jedenfalls die Spitzenkandidaten und sonstigen Kandidaten immer Wert darauf gelegt, zu betonen, wir haben nichts gegen die Flüchtlinge als solche. Die Menschen, das ist nicht unser Problem. Wir sehen, warum die hier sind. Wir haben ein Problem mit der Politik, die auch sogar auf dem Rücken dieser Leute gemacht wurde, im Wesentlichen in Berlin und dann teilweise vielleicht auch im Land. Zumindest haben es die Kommunen und Landkreise hier im Wesentlichen mit auszubaden. Es geht nicht um die Flüchtlinge und Migranten. Die können nichts dafür. Wir haben Verständnis dafür, dass die hierher wollen. Und wir helfen auch, wo wir können, wenn die Leute wirklich in Not sind. Das mag nicht für alle gelten. Das ist wohl sicherlich auch so, aber das ist das, was sie offiziell sagen. Und an den Worten will ich sie doch ganz gerne messen. Was viele Leute als Problem sehen, im Übrigen auch unter anderem SPD-Ministerpräsident Sellering, er sagt, wir müssen natürlich verdammt aufpassen, dass die Leute, unsere Leute nicht das Gefühl bekommen, dass sie sagen, Menschenskind, wir haben seit Ewigkeiten eben den Bus nicht mehr oder der fährt nur 2-mal in der Woche oder hier wird eine Schule geschlossen und hier passiert dies und jenes, Versorgung mit Ärzten, alles problematisch und Geld gab es bisher nur ganz wenig, aber jetzt ist plötzlich das Geld da, wenn doch die Flüchtlinge da sind. Und das sind eben die Fragen, die auch Leute hier in Mecklenburg-Vorpommern bewegen und fremdenfeindlich sind die allermeisten. Silke Hasselmann, ich würde gerne noch einmal einen Versuch machen, das zu ordnen. Ich möchte zum Schluss der Sendung den Blick noch einmal weiten. Am 18. September, also 14 Tage nach Mecklenburg-Vorpommern, wird in Berlin gewählt. Im nächsten Jahr dann ist der Bundestag dran. Herr Vorländer, gibt es eine Bedeutung des Wahlausgangs in Mecklenburg-Vorpommern für den Bund? Numerisch gering, aber vielleicht doch so ein Signal? Ja und nein. Bis zur Bundestagswahl ist es ja noch lange, aber es wird sicherlich, das Signal wird bestimmt darin bestehen, dass die AfD sich weiter verfestigt und dass die CDU natürlich realisiert, dass auch ein Teil der Gewinne der AfD zu ihren eigenen Lasten geht. Und dann wird es in der CDU sicherlich auch eine Diskussion geben. Und das hat wiederum Einfluss auf die Frage der Kanzlerkandidatur und die Aufstellung der CDU. Und das wiederum hat wieder einen Einfluss auf die möglichen Koalitionen im Bund. Monchi, morgen Abend ist Abschluss der Tour in Jarmen von Feine Sahne Fischfilet, verbunden mit einem Aufruf, zur Wahl zu gehen? Ja, verbunden damit, nicht die AfD und NPD zu wählen. Ja. Wir machen bei uns im Dorf, da wo ich aufgewachsen bin, halt ein großes Open Air mit den Leuten aus dem Dorf zusammen, gemeinsam was mit denen reißen. Und da steht natürlich auch auf dem Plan, am Sonntag die Leute zu sagen, geht wählen und Hauptsache, ihr wählt nicht diese Menschenfeinde von der AfD und NPD. Ingo Schlüter, Silvia Brettschneider, die Landtagspräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, hat gesagt, ich halte die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes für klug genug, sich klar von den Rechtspopulisten und Extremisten abzugrenzen. Teilen Sie diesen Optimismus? Ich bin natürlich von Haus aus Optimist. Ich würde es anders formulieren. Ich würde einfach sagen, wir müssen gemeinsam nicht nur jetzt am 4. September bei der Wahl dafür sorgen, dass die Rechtspopulisten keinen Einfluss auf die Landespolitik kriegen. Und egal wie das Ergebnis dann aussieht, werden wir danach uns natürlich genau damit auseinandersetzen. Und letztendlich, wir als DGB machen die Politik für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für Erwerbslose, für Rentner. Wir sind heute nicht auf das Thema eingegangen, was ist 26 Jahre nach der Wende mit Löhnen und mit Renten und so weiter. Das ist unser Thema und damit werden wir weiterarbeiten, auch wenn die AfD in den Landtag einzieht. Silke Hasselmann, was war Ihr eindrücklichstes Erlebnis eigentlich in diesem Wahlkampf? Vielleicht auch das, was Sie am wenigsten erwartet hatten? Dass am Ende doch, glaube ich, mehr Menschen sich sagen, ich habe viele Jahre nicht gewählt, weil es egal war, weil mich keiner angesprochen hat. Aber jetzt gehe ich wieder. Man muss damit rechnen, dass viele es sagen, weil sie die AfD wählen wollen. Aber ich glaube, es gibt auch viele, die sagen, na, die sollen es eben gerade nicht werden. Und dann kriegen andere die Stimmen. Und mein Eindruck, es sind nicht die etablierten Parteien, nicht die großen. Es sind vielleicht doch die einen oder anderen, die sich da gerade gebildet haben. Freier Horizont, die achtsamen Demokraten, die sagen, wir sind eine Alternative, aber eine, die eigentlich okay ist. Sie werden nicht viele Stimmen bekommen, aber mein eindrücklichstes Erlebnis war, es gibt Leute, die sich Gedanken machen und die sich beteiligen wollen. Liebe Silke Hasselmann, meine Herren, vielen Dank. Vor der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern diskutierten im Wortwechsel von Deutschlandradio Kultur Jan Monchi Gorkow, Sänger von Feine Sahne Fischfilet, Professor Dr. Hans Vorländer, Direktor des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung an der TU Dresden, Ingo Schlüter, stellvertretender Vorsitzender des DGB Nord und Silke Hasselmann, Deutschlandradio-Korrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern. Den Wortwechsel können Sie auch als Podcast abonnieren, als Audio runterladen von unserer Internetseite deutschlandradiokultur.de. Hier kommen jetzt gleich die Nachrichten, danach unsere Sendung aus der jüdischen Welt. Am Mikrofon verabschiedet sich Axel Flemming.